Und weil der Mensch ein Mensch ist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Just because he's a human, he doesn't like a pistol to his head. He wants no servants underfoot and no boss over his head. So left to three, so left to three, to the work that we must do. March on in the workers' united front, for you are a worker too. Ty en ouvrier, oui, viens avec nous, ami, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Marsch, levoi, два, три, marsch, levoi, два, три, stand ready, товарищ к нам. Ты войдешь наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist.